Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 14. Zufällig wurde ich auf der Seite grüne-düren.de auf eine Osterferienaktion des Ortsverbands Nörvenich aufmerksam. Unter dem Label Grünes Geocaching, Radtour und Schnitzeljagd rund um Nörvenich hat man sich für die Ferien zu Hause eine kleine Abwechslung ausgedacht. Grünes Geocaching in Nörvenich bedeutet, man solle sich aufs Rad schwingen und auf die Suche nach einer kleinen grünen Box, dem Cache, machen. Im Verlauf räumt man ein, dass die Leser das bekannte Geocaching wahrscheinlich bereits kennen. Für den Fall, dass dem nicht so sei und damit es seitens Technik und Umsetzung nicht unnötig kompliziert wird, hat man sich für die einfachste Variante entschieden, für die man weder GPS-Tracker noch Apps benötigt. Es genügen die jeweiligen Beschreibungen, die unter einer aufgeführten URL abrufbar sind, und erläutert, dass der Kreis Düren ein Radwegenetz mit sogenannten Knotenpunkten installiert habe und dass nach und nach in der Nähe aller Nörvenicher Knotenpunkte ein Cache versteckt werde. Mit Stand 9.04.2020, ich las es am 19., sollte es jeweils einen Cache an Knotenpunkt 90 und 52 geben. Geocaching ohne GPS-Tracker oder Apps. Quasi eine Multiletterbox ohne Stempel? Ich habe mir da den Spaß gegönnt, ein PDF mit einer Cache-Beschreibung herunterzuladen. Sie enthält eine der Webseite ähnlich lautende Erläuterung sowie Hinweise zum Suchen und Finden des Caches. Man stellt sich entsprechend eines Bildausschnitts an einen bestimmten Punkt, soll von dort in eine bestimmte Richtung fahren und kann dann anhand eines Bildvergleichs den Ort des Döskens finden. Ferner wird auf die Regeln des Geocachings hingewiesen. Regel 1: Kein anderer darf in eurer Nähe sein, wenn ihr nach dem Cache sucht. So. Das Bild lässt ein Feld, zwei Sträucher, einen Radweg und kilometerweites flaches Land erkennen. Regel 2: Tragt euch ins Logbuch ein, dass ihr da wart. Tja, kann man machen, muss man aber nicht. Regel 3: Wenn ihr eine Kleinigkeit aus der Cashbox rausnehmt, legt ihr auch etwas anderes dafür wieder hinein. Naja, das kennt man ja. Und Regel 4: Versteckt die Box wieder an derselben Stelle. Tja, so sollte es sein. Dennoch stellt sich die Frage, wie lange das dort liegen bleibt. Für die Plattform Geocaching.com ist das Listing kaum tauglich und ob es Abstandskonflikte gibt, sei dahingestellt. Nun, wir werden es erleben. Um ein Buch, wenngleich kein Logbuch, geht es auch in den Cacher-Welten. Doch hört selbst. Traveling Jacks Cacher-Welten. Kapitel 17. Hannover. Scorpi! Ruft Solang Braun, als er sich auf dem Buch materialisiert. Wo ist denn mein Lieblingsskorpion? Trag mal nicht so dick auf, antwortet Scorpi, der daraufhin aus dem Buchrückenspalt krabbelt. Hast du eigentlich eine Ahnung, wo wir hier sind? Grundsätzlich schon, hier wohnt eine Frau. Etwas mehr Details bitte. Na ja, sie erhält nur selten Besuch und ist auch die halbe Zeit nicht da. Buch kann dir ein Lied davon singen, so eingestaubt wie es war. Auch das hilft mir noch nicht wirklich weiter. Mehr weiß ich nicht. Wir sind neulich umgezogen, wirft Buch ein. Ich wurde in eine Kiste verpackt mit allerlei Briefen, Büchern und anderem Kram. Irgendwie packte sie mich wieder aus und seitdem liege ich hier und verstaube. Und wo warst du davor? In einer anderen Wohnung. Nein, ich meine, wer besaß dich davor? Ganz zu Anfang der Autor, der mich geschrieben hat. Dann kam ich zu Leuten, die furchtbar gerne essen, irgendwas mit Schlemmer. Und danach zu einem Zauberer und seiner Frau. Marzipan, Titan, Pyromanix aus Marzipan, Titanstadt. Wieder eine Weile später gab mich dieser Zauberer an meine jetzige Besitzerin weiter. Da war mein Autor übrigens auch anwesend. Und ich vermute, dass es sich um die Erbin des Roten Huts handelt, die in mir erwähnt ist. Einiges kommt Solang Braun überaus bekannt vor. Die Zauberer wurden im Buch erwähnt und ebenfalls eine Erbin eines roten Hutes. »Woher weißt du, was in dir geschrieben steht?« fragt Solang Braun. »Nun, ich weiß es einfach, seitdem ich das erste Mal gelesen wurde.« »Wenn das so ist, erzähle mir alles, was in dir über diese Erbin geschrieben steht.« Nachdem Buch geendet hat, steht für Solang Braun fest, dass die derzeitige Besitzerin zumindest früher einmal in Hannover gelebt haben muss. Die Frage ist, ob das immer noch der Fall ist. Falls ja, könnte es hier Holzhackschnitzel geben, jene Hannoveran imprägnierten Holzhackschnitzel, die ihn über Jahre hinweg berauscht hatten, die er so liebte und die er so lange vermisst. Dieser Gedanke beflügelt ihn dermaßen, dass er seine Flügel ausbreitet und durch ein gekipptes Fenster verschwindet. »Es gibt offensichtlich keine Hannoveran imprägnierten Holzhackschnitzel mehr«, beendet Solang Braun sein Resümee der Ereignisse der letzten Tage, die er Holzhackschnitzel suchend in Hannover verbrachte. Er hatte die Messe besucht und die Sternwarte in Linden gefunden, aber selbst dort gab es keine. Dennoch ist er der Ansicht, dass eine Synchronisierung der Kescherwelten ohne jene Holzhackschnitzel nicht möglich sei. Frustriert ruft er sich deshalb nochmals die Ereignisse jener schicksalhaften Sekunde in Erinnerung. In der Vitrine befanden sich Holzhackschnitzel aus einem suizidal geschredderten Zauberstab, ein weiterer Zauberstab, ein Miniaturhochsitz aus der eopalen Geogeflügel-Epoche, ein roter Hut, ein Bastrock und Solang Braun. Die Vitrine verschmolz samt Inhalt zu einer Baumhöhle, die die Kescherwelten aufsaugte und eigentlich aus der Geschichte getilgt hätte, wenn nicht uneigentlich drei Dinge abhanden gekommen wären. Eine Geocoin, Solang Braun und ein weiteres nicht näher genanntes magisches Relikt. Die Geocoin ist nun in der Gaststube, obwohl sie sich seinerzeit nicht in der Vitrine befand. Solang Braun könnte jederzeit dorthin zurückkehren. Der Hut ist zumindest in derselben Welt und zur selben Zeit. Was könnte das fehlende magische Relikt sein? Der Miniaturhochsitz oder doch eher der Bastrock? Buch, was steht dort über den Bastrock? Der Bastrock entstand aus Bast, der sich aufgrund von Liebestrankresten an einer Hutnadel im Hut einer Hexe vermehrt hatte. Jene Hexe nähte ihn dann auch. Dann verbrachte sie ihn zu Zauberer nach Marzipan-Titanstadt, wo er eine Weile herumlag, bis diese ihn zu seiner Trägerin brachten, der Erbin des roten Hutes von Tequila. Die hatte ihn aber über Kleidern getragen und man vermutet darum, dass er mit ihr verschwand. Offensichtlich hängt also deine jetzige Besitzerin ziemlich in der Sache drin, kommentiert Solang Braun. Es gibt möglicherweise einen Kausalzusammenhang zwischen dem Verschwinden des Bastrockes, seinem zeitweiligen Verbleib und dem kurzzeitigen Auftauchen in der Vitrine. Was wäre, wenn er sich derzeit dort befindet, wo er sich auch in der Zwischenzeit befand, fragt Solang Braun mehr sich selbst als in die Runde. Manche Fragen sind einfach zu klären, sofern die Lebewesen anwesend sind, die die passenden Antworten parat haben. Sind diese Lebewesen jedoch abwesend oder zeigen sie kein Interesse in der Beantwortung der Fragen, hat man ein Problem. Genau so ein Problem hat ein gewisser Autor namens Traveling Jack, der ein gewisses Buch namens Kescherwelten schreibt. Er weiß zwar, wer dessen momentane Besitzerin ist, hat aber dennoch keine Ahnung, wo genau es sich befindet und wann es erneut seinem eigentlichen Zweck, von Kescher zu reisen, zugeführt wird. Es war nicht geplant, dass es sich längere Zeit an einem Ort aufhalten sollte. Wer es erhält, sollte es lesen und dann zügig weitergeben, damit andere ebenfalls in den fragwürdigen Genuss kommen, es lesen zu können. Leider erfindet die derzeitige Besitzerin, nennen wir sie ihrem Erbe geschuldet und der Einfachheit halber fortan Rothütchen, immer neue Vorwände und Ausreden, das Buch in einer Ecke ihres Domizils verstauben zu lassen, unwissend über die Probleme, die ihr leichtfertiges Handeln in Kescherwelten bringt. Solang Braun ist das einerlei. Sein Verständnis der Dinge beschränkt sich momentan auf sein Problem, was sich seines Erachtens nur durch das Auffinden des nicht näher genannten Relikts lösen lässt. Solange unklar ist, um was es sich handelt, sollten zunächst alle beteiligten magischen Gegenstände gefunden werden, was für Baum, Hut, die Münze und das Buch kein Problem darstellt, da sie sich bereits auf der Kescherwelt befinden, während der Verbleib des Miniaturhochsitzes, der Holzhackschnitzel und des Bastrockes derzeit ungeklärt ist. Erschwerend hinzu kommt die vorherrschende Zeit, die nicht nur asynchron eine Millisekunde von der Realzeit des vorliegenden Zeitstrahls abweicht, sondern zudem vor dem eigentlichen Ereignishorizont der Katastrophe liegt, wobei noch unklar ist, ob es sich um denselben Zeitstrahl und somit nicht um unterschiedlich entwickelte Realitäten handelt. Überlegungen, die den Kopf eines Häkelkäfers, magisch oder nicht, ganz schön zum Rauchen bringen. Darum beschließt Solang Braun, seine Gedanken mit Ernst zu teilen, fliegt auf, um sich Sekundenbruchteile später im Sturzflug in das Buch zu stürzen. Eben war ich einen Moment draußen, um mir den trüben Tag anzuschauen. Die Hügel verschwinden im Dunst und zu meinen Füßen holt sich die Natur die Reste der maroden Veranda zurück. Überall wächst Löwenzahn, wie damals in der ZDF-Sendung mit Peter Lustig. Leider schon im Jahre 2016 verstorben, so konnte er den Löwenzahnbeitrag Geocaching-Schatzjagd mit dem GPS aus dem Jahre 2018, in dem Fritz Fuchs und Herr Paschulke auf GPS-Schatzsuche gehen, sich im Wald verirren und ohne Navigationsgerät nach Hause finden müssen, nicht mehr erleben. Letzterer ist wohl noch bis zum 22.07. diesen Jahres abrufbar. Ich kam darauf, weil Löwenzahn Geburtstag feiert. Die Seite naturparkmagazin.de schreibt in diesem Zusammenhang, dass in diesem Jahr die Sendung Löwenzahn ihren 40. und Geocaching in Deutschland seinen 20. Geburtstag feiere und dass das ZDF dies am 17. Mai 2020 mit besonderen Beiträgen würdigt. Auf der Löwenzahn-Seite im Internet wird das ZDF auf die Löwenzahn-Caches in Naturparken und Geoparks hinweisen, besondere Sendebeiträge von Löwenzahn unter das Motto stellen und in seiner Pressearbeit auf das besondere Highlight der Löwenzahn-Cache-Suche in Naturparken und Geoparks hinweisen. Begleitend wird die gleichnamige Zeitschrift in ihrer Mai-Ausgabe 2020 einen redaktionellen Beitrag über das Löwenzahn-Geocaching abdrucken. Es wird darauf hingewiesen, dass die ZDF-Kindersendung und der Verband Deutscher Naturparke e.V. VDN unter anderem im Bereich Geocaching seit 2009 kooperieren und gemeinsam Kinder dazu einladen, in Naturparken und Geoparks auf Schatzsuche zu gehen. Laut Angaben auf der Seite warten in 26 Naturparken 46 Löwenzahn-Caches darauf, entdeckt zu werden. Wo diese versteckt sind, könne der Löwenzahn-Internetseite unter www.zdf.tv.de entnommen werden. Im jeweiligen Cache befände sich ein Code, der per Mail an Löwenzahn geschickt werden kann. Als Belohnung wird den Findern dafür ein kleines Jubiläumsgeschenk zugesandt. So. Geschenke. Zumindest gibt's hier wahrscheinlich keine Sonderregeln und ein GPS benutzen muss man wohl auch. Kein GPS benutzen müssen hingegen Solang Braun und Hut. Der eine, weil er sich einfach treiben lässt und der andere, weil er sich sowieso auskennt. Magie ist eben Magie. Doch hört selbst. Traveling Jacks Cacherwelten, Kapitel 18 Irrtümer. Ernst nickt nachdenklich, nachdem Solang Braun ihm seine Sicht der Dinge mitgeteilt hat. Du bist also der Ansicht, wir müssen den Hut zurückholen? Ja, denn Hut war zum Zeitpunkt der Katastrophe anwesend, antwortet Solang Braun. Aber das ist Tage her, wer weiß, wohin der Fluss ihn bereits getrieben hat. Ich. Wie, du? Na, ich weiß es, wohin der Fluss ihn getrieben hat. Nach Westen, denn ein Fluss fließt nur in eine Richtung. Na dann, viel Erfolg. Viel Erfolg? Ja, viel Erfolg, denn du bist schließlich der, der fliegen kann. Suche den Hut und komm zu mir zurück. Sobald wir wissen, wo er ist, kann ich ihn holen. Hut hatte im Fluss einige schöne Tage genossen. Langsam trieb er dahin und selbst einige Engstellen, wo das Wasser rauer und schneller floss, ließen ihn nicht kentern. Fett und Schuppen haben ihn unsinkbar gemacht und so ließ er blühende Landschaften und Hügelketten hinter sich, trieb langsam in die flachen Niederungen und von dort ins Meer. Als die Küste außer Sicht war, wurden die Wellen größer. Doch auch das beeindruckte Hut nicht. Und so trieb er immer weiter ab und auf den Rand des Meeres zu. Solang Braun folgte dem Fluss, bis er ins Meer mündete, doch den Hut fand er nicht. Da es kein Wehr gab, welches Hut hätte aufhalten können, ist Hut entweder untergegangen oder ins Meer gespült worden. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Und deshalb hast du jetzt ein Problem, denn ohne Boot kannst du ihn nun nicht mehr erreichen, erklärt Solang Braun, als er in die Gaststube zurückgekehrt ist. Es sei denn, er wird wieder angespült. Küsten sind immer voller Strandgut, erwidert Ernst optimistisch. Das mag in deiner Welt so sein, aber du vergisst eines. Wir befinden uns auf einer Scheibe, die sich auf dem Rücken einer Schildkröte von Elefanten getragen durch den Weltraum bewegt. Das Land befindet sich ungefähr in der Mitte, umgeben vom Meer, das am Rand der Scheibe in den Weltraum fließt, vervollständigt Ernst den Satz. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir Hut verlieren, wenn er nicht schon verloren ist. Würde Ernst weiterdenken, würde ihm ein klitzekleiner Denkfehler auffallen, nämlich, dass das eigentlich gar nicht sein kann, da sich die Schildkröte auf die Relikte zubewegt, falls die Relikte nicht zu ihr kommen. Wenn sie dann nah genug ist, ziehen sich Kescherwelt und Relikt aufgrund der magischen Anziehungskraft an und das Relikt kehrt zurück. Wegen dieser magischen Anziehungskraft kann ein Relikt die Kescherwelt eigentlich auch nicht verlassen, sofern uneigentlich kein magisches Wurmloch zwischen zwei Büchern besteht oder ein besonderes Ereignis eintritt, welches das Relikt vor Ort dematerialisiert, was neuesten Erkenntnissen zufolge beispielsweise vorkommen kann, wenn eine Vitrine samt Inhalt zu einer schwarzen Baumhöhle verschmilzt. Aus diesem Grund kommt Hut knapp unter der Kante der Kescherwelt im abfließenden Wasser ganz unvermittelt zum Stehen. Dort, wo die magische Anziehungskraft der Welt und die Strömung des über die Kante abfließenden Meerwassers exakt gleich sind, kurz bevor sich das Wasser von jetzt auf gleich in Gischt auflöst. Irgendein Wissenschaftler hat einmal gesagt, ein und derselbe Gegenstand könne zur selben Zeit nicht denselben Raum einnehmen. Das wäre der Grund, warum man es tunlichst vermeiden sollte, sich ohne weitreichende Konsequenzen für Raum und Zeit und letztendlich sich selbst zu begegnen. Das mag außerhalb der Kescherwelten und für Orte fernab jedweder Magie möglicherweise zutreffen, ist jedoch nicht so verallgemeinernd, da im Licht der Fantasie betrachtet alles möglich ist. Allerdings benötigt jede Regel bekanntermaßen eine Ausnahme und diese Ausnahme ist, wer hätte es gedacht, so lang braun. Klingt komisch, ist aber so und der Grund dafür ist einfach. Er ist der einzige seiner Art, weil mit Eckzähnen bewehrt und das hier, dort, im Jetzt, der Vergangenheit und in der Zukunft, ungeachtet jeglichen Zeitstrahls und jedweder Realität. Das wiederum bedeutet, dass nur eine einzige Zauberin aus Marzipan-Titanstadt in Zeit und Raum theoretisch und auch praktisch jemals einen solchen Käfer gehäkelt hat. Die gleiche Zauberin in einer anderen Zeit oder einem anderen Raum würde oder wird somit daran verzweifeln. Oder nicht damit fertig. Oder würde ein Detail vergessen. Zwangsläufig muss jedem, dem Solang Braun jemals begegnet ist, auch der eine und einzige Solang Braun begegnet sein. Was logischerweise dazu führt, dass jedwede Begegnung einer Existenz mit Solang Braun auf allen Raumzeit-Existenzebenen exakt gleich verlaufen war, ist und wird. Jede andere Annahme ist zwar nett, aber ein Irrtum. Als seinerzeit ein schwarzes Loch entstand, welches die Kescherwelten verschlang, kamen drei Dinge abhanden. Eine Geocoin, Solang Braun und ein weiteres nicht näher genanntes magisches Relikt. Daraus resultierte ein Problem, denn etwas kann nur komplett oder eben gar nicht aus der Geschichte getilgt werden. Aus dem Grund ruhte die unvollständige Kescherwelt in einer Baumhöhle, die sich wiederum in einem Baum der Kescherwelt befand. Auch das klingt komisch, ist nichtsdestotrotz aber auch so. Und damit sich dieses unverständliche Kuddelmuddel auflöst, ist es unabdingbar, dass die Kescherwelt komplettiert wird. Das heißt, dass die Geocoin, Solang Braun und ein weiteres nicht näher genanntes magisches Relikt den Weg nach Hause finden. Solang Braun vermutet nun, dass es sich bei diesem nicht näher genannten magischen Relikt entweder um einen Miniaturhochsitz aus der eopalen Geogeflügel-Epoche oder einen Bastrock handelt, den eine gewisse Erbin, die der Einfachheit halber Rothütchen genannt wird, ungeschickterweise über Kleidern trug. Doch auch diese Annahme ist ein Irrtum. Ja, Irrtümer, die passieren beim Dosensuchen öfter. Oder beim Loggen. Oder beim Loglöschen. Da wird ein Fundlog gelöscht, weil der Finder zwar das physikalische Logbuch der Premium-Member-Only-Cache signiert hat, er selbst aber leider nur Basic-Member ist. Ein Irrtum, denn wer das physikalische Logbuch signiert hat, darf das online als Fund loggen. Da wird ein Fund geloggt, weil man die Dose zwar gefunden, aber aus reinem Selbstschutz nicht angefasst hat. Ein Irrtum, denn nur wer das physikalische Logbuch signiert hat, darf online den Cache als Fund loggen. Da wird ein Fundlog gelöscht, weil der Finder zwar das physikalische Logbuch signiert, aber das Mystery-Rätsel nicht selbst gelöst hat. Ein Irrtum denn, wer das physikalische Logbuch signiert hat, darf das online als Fund loggen. Punkt. Kein Wenn, kein Aber. Da wird ein Fund gelockt, weil man die Dose zwar gefunden und geöffnet hat, doch am Vorhaben, das Logbuch zu signieren, kläglich scheiterte, da man feststellte, keinen Stift zu haben und deshalb ein Foto gemacht hat. Ein Irrtum denn, nur wer das physikalische Logbuch signiert hat, darf online den Cache als Fund loggen. Fotologs sind für physikalische Caches nicht vorgesehen. Da wird ein Fundlog gelöscht, weil der Finder zwar das physikalische Logbuch signiert, aber der Cache zu dieser Zeit deaktiviert war. Ein Irrtum denn, wer das physikalische Logbuch signiert hat, darf das online als Fund loggen. Geocaching, ein Hobby voller Irrtümer. Ein weiterer Irrtum ist der, dass der Owner für seine Dosen eigene, voll viel krassere Regeln, Alter, und möglicherweise sogar Logbedingungen aufstellen darf. Beispiele: Nur wenn du deinen vollständigen Nicknamen in die Spitze geklöppelt, ins Laken gestickt, in den Stein gemeißelt, ins Blech gekörnert, auf einen Stein geschrieben, den du mitbringen musst, hast, darfst du loggen. Auch das ist ein Irrtum, denn wer das physikalische Logbuch signiert hat, darf, wie bereits mehrfach erwähnt, online den Cache als Fund loggen. Wer dennoch oder alternativ klöppeln, sticken, meißeln oder körnern möchte, kann das tun, muss es aber nicht. Aber der größte Irrtum ist der, dass der Nichtfinder ungefragt eine Ersatzdose legen und diese dann nach der obligatorischen Signierung des Logbuchs als Fund loggen darf. Denn dann hat er zwar etwas bekritzelt, nicht aber das vom Owner vorgesehene Logbuch. Das war nicht da und daher war es kein Fund. Aber das machen doch alle so. Ach so? In diesem Fall machen es eben alle falsch. Würden sich derzeit alle verhalten wie Anno 1968, wäre das ja auch nicht automatisch richtig. Zu dosenbedingten Irrtümern und Fehlannahmen fragen Sie Geocaching.com oder Ihren Reviewer. Und mit dieser Bombensensation endet diese Folge. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radiokrd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.